Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Und hier eine interessante Nachricht für alle, die gern fotografieren. Der Münchner Jugendverein MJV organisiert am Freitagnachmittag um 17 Uhr auf seiner Webseite www.mjvmünchen.de einen Fotowettbewerb. Die ersten 10, die ein lustiges Foto zum Thema Sport schicken, gewinnen einen Media Player. Macht alle mit, es lohnt sich. Freitag, 17 Uhr. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Und hier eine interessante Nachricht für alle, die gern fotografieren. Der Münchner Jugendverein MJV organisiert am Freitagnachmittag um 17 Uhr auf seiner Webseite www.mjvmünchen.de einen Fotowettbewerb. Die ersten 10, die ein lustiges Foto zum Thema Sport schicken, gewinnen einen Media Player. Macht alle mit, es lohnt sich. Freitag, 17 Uhr.